Zorn. Hundeliebe von Ed McBain. Aus dem Amerikanischen von Hannah Klimesch. Gelesen von Heiko Deutschmann. Der verdammte Köter bellte bei jeder Gelegenheit. Selbst wenn niemand sonst etwas hörte, der verdammte Köter bellte einfach mitten in der Nacht los. »Er beschützt uns«, sagte Carrie dann immer. »Beschützt uns.« »Der Köter wiegt klitschnass gerade 4 Kilo. Malteser heißen die Tiere. Aber er beschützt uns. Er hört auf den Namen Valletta, das ist die Hauptstadt von Malta. Von dort stammt die Rasse, vermute ich. Irgend so ein tuntiger Malteser Adeliger hat wohl mal beschlossen, dass er einen kläffenden kleinen Schoßhund brauchte, der wie ein weißer Staubwedel aussieht. Kleine, schwarze Schnauze. Schwarze Lefzen. Schwarze Knopfaugen. Zotteliger kleiner Scheißer namens Valletta, der alles anbellte vom Furz bis zum Schmetterling. Klingelt da jemand an der Tür, schon schmiss sich der verdammte Köter gegen die Tür wie ein Grizzlybär, kläffte und knurrte, machte einen Aufstand, der die Toten im gesamten Land aus ihren Gräbern holen konnte. »Er beschützt uns doch bloß«, sagte Carrie immer. »Beschützt uns. Ich hasste diesen verdammten Hund. Ich hasse ihn immer noch. Er war nämlich Carries Hund, müssen Sie wissen.« Sie hat ihn aus den Fängen eines Ehepaars gerettet, das ihn prügelte, als er noch ein Welpe war. Wie konnten sie nur? Das war 2 Jahre vor unserer Hochzeit. Ich fand ihn ganz niedlich, als sie ihn dressierte. Wenn sie sagte, Sitz, Valletta, trottete er davon. Wenn sie sagte, Fuß, Valletta, fing er an zu bellen. Wenn sie sagte, Gassi, Valletta, legte er sich hin und schlief ein. Das ging 6 Monate so. Er hat es bis heute nicht kapiert. Carrie liebte ihn über alles. Und auch der Köter liebte nur eines auf der Welt. Carrie. Wenn dir jemand das Leben rettet, fühlst du dich wahrscheinlich in seiner Schuld. Doch in dem Fall ging es über normale Dankbarkeit hinaus. Wann immer Carrie aus dem Haus ging, legte sich Valletta neben die Tür und wartete darauf, dass sie zurückkam. Man konnte ihm Schweineländchen servieren und »Komm, Valletta, happy, happy« rufen. Doch er glotzte einen nur an, als hätte ihn gerade die Liebe seines Lebens verlassen und als wollte er nie wieder einen einzigen Atemzug tun. Wenn er dann ihr Auto in der Einfahrt hörte, fing er an zu winseln und pinkelte auf den Teppich. Sobald sie den Schlüssel ins Schloss steckte, machte er Luftsprünge wie ein chinesischer Akrobat, tänzelte und hüpfte auf den Hinterläufen herum, während sie die Tür öffnete, und winselte und sprang an ihr hoch, bis sie sich neben ihn hinkniete, ihn in ihre Arme schloss und ihm leise, tröstende Worte ins Ohr flüsterte. »Ja, Valletta, ja, Mami ist doch bei dir, so ein guter Junge, aber ja, so ein süßes kleines Hundchen.« Ich habe immer Witze darüber gemacht, wie man ihn zubereiten könnte. »Malteserbraten ist eine Delikatesse«, habe ich zu Carrie gesagt. »Wir ziehen ihm das Fell ab, dann waschen wir ihn gründlich, füllen ihn und stecken ihn in den Ofen. 1 Stunde, vielleicht auch nur 1/4 Stunde bei seiner Größe, dazu Bratkartoffeln und...« »Er versteht jedes Wort«, sagte sie dann. Der verdammte Hund neigte den Kopf zur Seite und schaute mich an. Tat ganz erstaunt, der verschlagene kleine Dreckskerl. »Wärst du gern ein Braten?« fragte ich ihn. Er gähnte nur. »Sei besser ein guter Hund, sonst verkaufe ich dich an einen Filipino.« »Er versteht dich.« »Willst du mit einem Filipino Gassi gehen?« »Warum sprichst du so mit ihm?« »Auf den Philippinen essen sie Hunde. Hast du das gewusst, Valletta? Hunde sind auf den Philippinen eine Delikatesse.« »Willst du mit einem Filipino Gassi gehen?« »Du verletzt ihn.« »Er macht aus dir einen Berg Malteser Hundesteaks. Würde dir das gefallen, Valletta?« »Du verletzt auch mich.« »Oder vielleicht panierte Malteser Schnitzel. Was meinst du, Valletta? Hast du Lust, nach Manila zu fahren?« »Bitte hör auf, John. Du weißt, wie sehr ich ihn liebe.«